Das sind die aktuellen Schlagzeilen. SPD-Unterbezirk trifft sich zum Austausch, Comedy Corner in Steimke und Marklohe mit Punkteteilung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Der SPD-Unterbezirksvorstand Nienburg, Landrat Detlef Kohlmeier und der heimische Landtagsabgeordnete Grant Hendrik Tonne trafen sich vor kurzem zu einer Vorstandssitzung. Gemeinsam wurde über das Projekt Profil 2020 Zukunft gestalten und die aktuelle Flüchtlingssituation diskutiert. SPD-Unterbezirksvorsitzende Elke Tonne-Jörg unterstrich die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und machte deutlich, dass man den Gesprächsaustausch in Zukunft regelmäßig fortsetzen wolle. Comedian Dietmar Bachmann kommt in den Landkreis Nienburg. Der bekannte TV-Star und Moderator des Quatsch-Comedy-Clubs gastiert im Februar mit seinem Format Bachmanns Comedy Corner in Steimke. Dieses gibt es nun bereits seit 7 Jahren, so Bachmann. Seit 2008 gibt es das. Das habe ich seinerzeit mal in Westerstede initiiert. Und wir werden nächstes Jahr am 16. Februar werden wir starten hier in Steimke mit den ganz, ganz tollen Kollegen Bademeister Schalupke, Johannes Flöck und Roberto Capitoni. Ich werde dort die Show moderieren und ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Heute tagt der Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport um 17 Uhr im Rathaus in Nienburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sanierungsmaßnahme Nordertor. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Einen kleinen, aber schmerzhaften Rückschlag setzte es für den SC Maglur in der Tischtennis-Verbandsliga. Beim Badenstädter SC langte es im Aufstiegsrennen lediglich zu einer Punkteteilung. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Doppelspieltag. Nach dem Auftritt am Samstag beim Abstiegskandidaten stellt sich tags darauf mit dem Team aus Dinkler ein spielstarkes Sextett um 13 Uhr in der Lemker Sporthalle vor. Das Ziel lautet für Maglur gleichwohl 4 Punkte. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.